komm mit mir. Nach Kanada. Und wühle in den Bildern. Was du fühlst, fühlt jedermann. Doch nicht schildern. Komm mit mir nach Kanada. Sieh, woher sie stammen. Agonie. Zusammen. Komm mit mir nach Kanada. Reise in den Jahren. Nicht lang her, da sie glücklich waren. Komm mit mir nach Kanada, um ihr Haupt zu salben. Ein Lächeln. Jetzt verjährt. In Familienalben. Komm mit mir nach Kanada. In die Gesichter. Liebe sie. Erinnere dich. Strafe die Vernichter. Sei ein Archiv, bewahre sie, denn sie mussten sterben.